Zur klassischen Lesung begrüßt Sie herzlich Judith Heidkamp. Die Radiotexte am Samstag, heute zur Erinnerung an Jean Améry, der vor 100 Jahren geboren wurde, am 31. Oktober 1912. In seinem letzten Buch hat er, der Romane schreibende Essayist, eine Ehrenrettung versucht. Es ist eine literarische Figur, um die es ihm ging, die von ihrem Autor so schlecht behandelt worden sei, dass Generationen von Lesern und Auslegern sie belächeln und übersehen mussten, meint Améry. Gemeint ist Charles Bovary, der betrogene Ehemann aus Madame Bovary. Ihr und sein Schicksal war ja zu verfolgen in der Sommerlesung der Radiotexte am Samstag. Madame Bovary, sie ist nach Gustave Flaubert nicht zufrieden mit ihrem Leben als Landarztgattin in der Provinz und ihr Erfinder erlaubt ihr große Gefühle, kreative Seitensprünge und abgrundtiefe Verzweiflung, bis sie dann vor aller Augen erschütternd, aufwühlend ihrem Leben ein Ende setzt. Ihr Mann dagegen bleibt braver Bürger, ahnt bis zum Schluss nichts, er vertraut seiner Frau blind und überantwortet ihr sein komplettes Schicksal, bis ihm der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Als naiv und spießig gilt er den meisten Exegeten. Aber das, meint Améry, ist ganz und gar falsch. Das soll spießig sein, eine so absolute Festlegung. Jean Améry, der von 1912 bis 1978 lebte, hat in 4 Monologen Charles' Perspektive entwickelt und ihm, immer weiter entfernt von Flauberts Text, eine neue eigene Dimension gegeben. Charles Bovary, Landarzt. Es war ihm ein wichtiges Buch und es wurde sein letztes. Zum 100. Geburtstag senden die Radiotexte am Samstag eine Autorenlesung mit Auszügen aus Amerys Bovary. Aufgezeichnet vom Nachtstudio des Bayerischen Rundfunks im Jahr 1978. Die Geschichte von Flauberts Emma Bovary ist weithin bekannt. Die wenig glücklich verheiratete Frau eines Landarztes in der Normandie nimmt nacheinander 2 Liebhaber, stürzt sich deretwegen in Schulden und als ihres Mannes Besitz gepfändet wird, nimmt sie Arsenpulver und stirbt. Der Gatte und die kleine Tochter Berthe bleiben in einem verödeten Haus zurück. Bei Flaubert spielt der betrogene Ehemann Charles eine ganz untergeordnete Rolle. Zu seinen Gunsten wird im vorliegenden Buch ein Revisionsprozess angestrengt. Er sucht und findet sich in einem langen und qualvollen inneren Monolog als einen, den Flaubert nicht hat sehen wollen. Der Text setzt unmittelbar nach Emmas Begräbnis ein. Außer dem monologisierenden Charles Bovary tauchen hier noch der benachbarte Apotheker Homais auf, sowie der Händler Lheureux. Ich will, dass man sie in ihrem Brautkleid bestatte, in weißen Schuhen mit dem Brautkranz. Ihr Haar soll man über ihre Schultern breiten. 3 Särge, einer aus Eiche, einer aus Mahagoni, einer aus Blei. Und dass man mir nicht zuspreche, ich werde Kraft finden. Über das Ganze ein großes Stück von grünem Samt. Ich will es, es geschehe. So hatte ich es niedergeschrieben und so war es, ehe. Dann aber schien es mir, als würde der Sarg nicht aufhören wollen, tiefer einzusinken in die Erde. Und ich hätte mit ihm hinein sollen. Woanders gehörte ich denn auch hin? Die Leute waren mit mir, sie waren gut. Monsieur Homais tröstete mich, was für ein wackerer Mann und Freund. Er hielt die Totenwacht zusammen mit Abbé Bournisien und am Ende stritten sie nicht mehr, wie sonst immer. Der Pfarrer hat mir verziehen, dass ich in meinem Schmerz ausrief, ich verabscheue ihn, ihren Gott. Ein guter Mann. Lauter gute Menschen um mich, Madame Tuvache, Madame Lefrançois, sogar Lheureux, der Händler und Wucherer, der mich um Hab und Gut brachte, war da und sprach mir sein Beileid aus. Ich trage ihm nichts nach, er musste eben zu seinem Geld kommen. C'était la faute de la fatalité. Berthe, komm, mein Kind, weine dich aus. Mama kommt nicht wieder, so weine mit mir, es tut uns beiden gut. Deine Strümpfe sind zerrissen, mein armes kleines Mädchen, und die Puppe in deiner Hand ist zerrissen, und Mama kehrt nicht mehr heim. Keiner der guten Menschen hat sie retten können. Psst, weine, aber sprich nicht. Ich weiß, du hattest Angst. Sie schrie ja so herzzerreißend, deine Mutter, sie war so bleich. Ihr Gesicht war von kaltem Schweiß bedeckt, ihre Finger waren verkrampft, braune Flecken erschienen auf ihrem Körper. Sei ruhig, Kind, es ist alles vorbei. geh in den Garten, der schon verwildert ist, weil niemand ihn pflegte. Es war kein Geld mehr da. Aber dass keiner von den guten Menschen Rat wusste, will mir noch nicht in den Sinn. Dr. Canivet, ein gelehrter Mann, fand kein Mittel. Dr. Lariviere, mein Professor, eine Leuchte der Wissenschaft, wie Homais ihn nennt, war so machtlos wie ich, und ich bin nicht einmal ein winziger Funke der Medizin. So sehr habe ich gezählt auf ihn, der so viele gerettet hat. Als er angefahren kam, da hätte das Erscheinen eines Gottes keine größere Bewegung hervorrufen können. Sein Blick, der schärfer schneidet als ein Chirurgenmesser, hatte alles sofort erkannt, und vergebens schrie ich: »Finden Sie irgendetwas, ihr zu helfen?« Seine sehr schönen Hände bewegten sich kaum. »Courage, mein Junge«, sagte er, »es ist nichts mehr zu machen.« Und dann speiste er mit Canivet bei Homais, während sie mir unter den Augen hinstarb. Gute Menschen, aber Menschen eben nur und machtlos vor dem Schicksal wie ich, Charles Bovary, Landarzt, der selber so hilflos war vor einem, dem der Sirup wie Krusten um den Mund stand und der sich im Fieber zu Tode hustete. Charles Bovary, Landarzt, ich. Was hätte ich tun können, wo die Leuchten der Wissenschaft dem Schicksal seinen Lauf lassen mussten? Als sie das Arsenpulver genommen hatte, weiß nicht, wie sie es sich verschaffte, da war es schon zu spät. Warum? Warum nur? Ich habe sie gefragt, als die Krämpfe sie schüttelten, wieder und wieder. Warst du nicht glücklich? Ist es meine Schuld? Ich habe doch alles getan, was ich konnte. Und Emma war liebevoll, trotz der Schmerzen, die sie litt. Niemand weiß, wie sehr. Sie strich mir langsam übers Haar und sagte: »Ja, es ist wahr. Du bist gut. Ich möchte vors Haus laufen und es hinausschreien, dass ganz Yonville es hört. Sie hat mich geliebt und im Sterben mehr als je zuvor. Ich müsste es Homais sagen, der vor den Kosten für die prächtige Bestattung gewarnt hat. Was weiß er? Der Samt, meinte er, das sei doch. Aber hat er sie geliebt? War sie zu ihm zärtlich in ihrem Todeskampf? Das ganze Dorf, der ganze Landkreis sollte es wissen, und meine Mutter sollte es wissen, die nie ein gutes Wort für Emma fand, dass sie mich liebte, im Schweiß und im Schüttelfrost. Aber es schickt sich nicht, dass man sein Leid und seinen Triumph hinausbrüllt. Ich bin kein besoffener Bauer, ich bin der Arzt Charles Bovary. Würde, zum Donnerwetter, sagte Homais, als ich weinend Emmas Vater umarmte. Und ich versprach, tapfer zu sein. Ich bin es auch. Ich klagte genug, jetzt muss ich es allein abmachen. Ich darf den Leuten nicht lästig fallen mit meinem Elend. Sie haben manches für mich getan. Homais hat sogar den Grabstein mit mir ausgesucht und die Inschrift: Sta viator amabilem coniugem calcas. Er ist ein guter Lateiner. Er tut, was er kann. Ich darf mich nicht beschweren, wenn er sich seltener blicken lässt. Mit seinen Salben und Tränken hat er auch Last genug. Und was hülfe es mir, wenn das ganze Departement Seine-Maritime vor meinem Haus zusammenströmte? Und was hülfe es, wenn alle Kirchen der Normandie Sturm läuteten, wenn alle kleinen Mädchen in schneeweißen Kleidern wie zum Fronleichnamszug an ihr Grab wallten und wenn alle Bankiers von Rouen ihre Louis d'Ors über mich ausschütteten? Emma, wo bist du? Liegst wieder auf deinem Bett und liest Romane aus der Leihbibliothek in Rouen? Machst einen Spaziergang in Richtung La Huchette? Redest aus mit dem gefälligen Herrn Rodolphe? Emma! Aber ich rief adieu, adieu und sandte dir Kusshände nach ins Grab. Du bist tot. Ein Kadaver wie irgendeiner, den ich als Student sezieren musste. Dabei habe ich doch noch das Rauschen deines weiten Faltenrocks im Ohr, das Knistern der Seide, wenn du eines deiner schönen Kleider ablegtest. Gib mir deine winzige Hand, Bert. Ich will dir auch deine Puppe flicken. Mama kommt nicht mehr. Sie fuhr so häufig nach Rouen in den letzten Monaten, blieb manchmal länger aus, als wir es ausgemacht. Dann aber brachte stets die Kutsche, l'Hirondelle, sie wieder zu uns. Oft lief ich dem knarrenden alten Karren entgegen, denn ihm war ich unruhig, wenn du länger wegbliebst, der Klavierstunden bei Mademoiselle Lempereur wegen oder weil du Besorgungen machtest fürs Haus. Einmal hielt ich es nicht mehr aus und fuhr dir nach, voll Angst, es sei dir etwas zugestoßen in der großen Stadt. Und als ich dir in der Straße von Mademoiselle Lempereur endlich begegnete, ich weiß es noch, Es war die Rue de la Renelle de Maroquinier, stand mir das Herz still vor Glück. Wer hat dich gestern zurückgehalten? An deinem Gesicht geflüstert in Tränen, denn ich weine leicht. Ich war krank. Woran, wo, wie? Bei Mademoiselle Lempereur. Ah, ich war sicher, gerade wollte ich hin. Ach, das ist nicht nötig. Sie ging übrigens eben aus dem Haus. Aber in Hinkunft reg dich bitte nicht auf. Verstehst du, ich fühle mich nicht frei, wenn ich weiß, dass die geringste Verspätung dich in solchen Zustand versetzt. Ich habe das immer erlitten und nicht aufgemuckt. Wie hätte ich dies auch dürfen? Die Klavierlektionen waren ihre ganze Freude. Jedermann sagte ihr, sie habe Fortschritte gemacht. Mir war ihr Spiel Erholung, wenn ich erschöpft heimkam. Ich hörte kaum hin, aber ich sah. Ihre Finger hüpften hurtig und lieblich über die schwarzen und die weißen Tasten. Es war, als tanzten sie, zarte und weiche Finger. Ich wurde nicht müde, ihnen zuzusehen beim Tanzen, denn tagsüber, wenn ich draußen war bei meinen Kranken, gab es überall nur rissige, schwielige Hände, Bauernhände, die sich zusammenkrampften, wenn ich die Leute zur Ader ließ. Du warst auch ein Bauernmädchen gewesen, als ich dich zu mir holte von deines Vaters Hof. Aber deine Finger waren die einer Dame. Deine Taille war so vornehm wie dein leiser und geschwinder Schritt. Eine Frau von bemerkenswerten Möglichkeiten, sagte Homais von dir. Sie wäre nicht übel am Platze in einer Kreisstadt. Und das war noch zu wenig. Deine Mutter, Berthe, hätte in jeder Gesellschaft bestehen können. Sie hat ihre Prüfung abgelegt, damals beim großen Ball des Marquis auf Schloss Vaubyessard, wo Kavaliere sie zum Walzer baten. So, geh, mein Kind, lass mich allein mit ihr. Später werde ich dich auf meine Knie nehmen und dich herzen. Es kommt dir viel Liebe zu von deinem Vater. Deine Mutter hatte wenig Zeit für dich. Sie schmückte den Tisch zum Abendbrot, schichtete säuberlich meine Nachtmützen im Schrank auf, bereitete uns Gerichte, wie man sie nicht köstlicher in Paris findet. Darum war sie auch oft müde, sie litt an Migränen und träumte schlecht, so dass sie manchmal in der Nacht aufschrie. Es waren die Nerven. Und wenn sie keine Muße fand, mit dir zu spielen oder dich zu lehren, so kam das von ihrem Leiden, von dem ich nichts verstand und gegen das die Baldriantropfen, die ich ihr anriet, zu nichts Nütze waren. Geh, mein Kind, und merk dir, dass sie eine gute Mutter war, was dir auch später vielleicht die Weiber erzählen mögen. Sie waren alle eifersüchtig auf ihre elegante Tournüre und ihre feine Konversation. Die Stimme, ja. Gedichte des Herrn Lamartine. Romanzen am Pianoforte. Schrill, nicht einmal, wenn sie ärgerlich war. Die Stimme ist im Haus, der leichte Tritt. Aber das Gesicht sehe ich nicht, obgleich ich es ständig vor mir habe. Nur ist es so undeutlich, dass ich kaum noch weiß, ob ihre schwarzen Augen tief braun waren oder tief blau. Nur bebende Nasenflügel habe ich vor mir. Freude, eher Zorn oder Angst. Aber warum? Warum nur? War es meine Schuld? Ich habe doch getan, was ich konnte. Ich habe unermüdlich. Entrez. Entrez donc, Monsieur Lheureux. Was verschafft mir? Ehre ist es keine, mein bedauernswerter Herr Bovary. Es ist nur wegen der noch ausstehenden Summen. Höchst unschicklich, in einem Trauerhaus wegen lumpiger Bagatellen vorsprechen zu müssen. Aber ich bin nichts als ein armer Krämer, und glauben Sie mir, es sitzt das Messer mir an der Kehle, ich stehe vor dem Ruin. Die arme, liebe Frau Gemahlin hat leider immer wieder Waren gekauft, die ich ja meinen Lieferanten auch bezahlen muss. Aber Sie sollten zum Ihren längst gekommen sein, Lheureux. Man hat mich gepfändet in Ihrem Auftrag. Ihr Kumpan Vincent hat mir alles genommen. Sie stehen in einem leeren Haus. Ich sehe, es schmerzt mich. Aber Sie selber sind so fein heraus wie niemals zuvor, Monsieur Bovary. Es ist ja ganz erstaunlich für einen Mann, der alles verlor. Sie tragen Lackstiefel und eine weiße Krawatte. Ihr Schnurrbart ist mit duftender Pomade gewichst. Das geht mich nichts an. Ich bitte um Vergebung. Ich muss nur eintreiben, was mir zukommt. Gut, gut. Ich unterschreibe, was immer Sie wollen. Es bleibt noch etwas Silberzeug, das ich zu Geld machen kann. Ich habe noch mein Pferd. Patienten sind mir honorarisch schuldig. Ich werde in Rouen borgen. Mein junger Freund Leon, Notariatskanzlist, wird mir beistehen. Ja, ich sehe. Sie wollen Ihrem Rufe nicht schaden. Ein Arzt, ein Mann der Wissenschaft, der sich mit dem Kleinkram des Alltags niemals abgab. Wenn ich keine Einbuße erleide, soll es mir recht sein. Nur eins sage ich Ihnen noch, Bovary, mit ganz leiser Stimme, dass keiner es hört. Ja, neigen Sie mir Ihr Ohr zu, ich flüstere. Wie Sie da vor mir stehen, nobel zurechtgemacht, als wären Sie Monsieur Rodolphe Boulanger de la Huchette in eigener Person, weiß ich, noch übers Grab hinaus korrumpiert sie Sie. La pauvre chère dame. Hinaus. Hinaus mit Ihnen, ehe ein Unglück geschieht, und kommen Sie nie wieder über die Schwelle meines Hauses. Wer Sie beleidigt, sehe sich vor. Ich bin zu mehr fähig, wo es um Emma geht, als ihr alle glaubt. Warum die schreckliche Wut in Ihrer Stimme, Herr Bovary? Stehenden Fußes brach ich auf aus meinem Laboratorium, wo ich befasst war mit magistraler Herstellung eines Präparats. Es litt mich nicht auch den Bruchteil einer Sekunde vor meinen Mörsern und Töpfen, als ich sie schreien hörte, was höchst ungewohnt ist in Ihrem Falle. Würde zum Donnerwetter, Lebensweisheit! Was versetzte Sie in solch helle Rage? Man soll mir verzeihen, Herr Omme. Sagen Sie es bitte den Nachbarn, es war Lheureux. Ich ließ mich gehen, er wollte ja nur, was ihm zusteht, und hätte er nicht von meiner verewigten Frau Worte gesagt, die... Was wollen Sie von Krämers Leuten in einem elenden Dorf, mein Bester? Die verstehen es nicht anders, ungebildet wie sie sind. Wir warten hier im Sumpfe der Barbarei und können nur hoffen, dass das Licht der Aufklärung eines Tages auch jene erleuchte, die heute noch in finsterem Fanatismus den abergläubischen Gebräuchen anhangen. Lebensweisheit, sage ich, schonen Sie Ihr Nervensystem. Gehen Sie an die frische Luft, nehmen Sie Kräuterbäder, lesen Sie die guten Autoren. Es ist schon alles recht, mein Freund Rumme. Ich werde vernünftig sein. Haben Sie Dank für Ihre Anteilnahme und empfehlen Sie mich, Madame. Lebensweisheit. Er ist ein kluger Mann, unser Apotheker. Aber was frommt mir Lebensweisheit, wenn sie tot ist? Tot. Noch immer kommen mir, wenn ich sage tot, die unsinnigsten Ideen. Ich habe von Fällen gehört, wo jemand scheintot war, auch von Magnetismus und Wiedererweckung. Omer würde mich auslachen, es steht das im Gegensatz zu den Naturgesetzen, ich weiß. Aber manchmal glaube ich, sie erwacht in ihrem Brautkleid, schüttelt die dunklen Haare, schlägt die schwarzen Augen auf, pocht an den Sargdeckel. Ich glaube, ich werde verrückt. War Lheureux auch wirklich da und hat Unziemliches von ihr in mein Ohr geflüstert? Oder war alles nur krankhafte Einbildung und ich schrie hinaus, wodurch gar niemand sich bei mir befand? Puh, puh. Denn das kann ich nicht ertragen, dass so wie sonst die Sonne scheint, dass wie in ihren Erdentagen die Uhren gehen, die Glocken schlagen. Jetzt will sie aufstehen, regt die Glieder, kämpft gegen die drei Särge, die ich anfertigen ließ, trotz der horrenden Kosten und den Leuten zum Ärgernis. Schon öffnet sie die Tür, ich spüre den kalten Luftzug. Nein, sag nicht, laisse-moi, wie so oft, ma femme. Für dich habe ich mich fein herausgemacht, was ich vor dem niemals tat. Es war das schäbige Gewand noch immer gut genug für Yonville und die kranken Bauern auf ihren schmutzigen Höfen. Für dich, wohlgewichste Stiefel, weiße Krawatte, wie Rodolphe Boulanger in eigener Person. Da mögen die Halsabschneider, die Neidlinge, die dich mir nie vergönnten, schwatzen, was sie wollen. Monsieur Rodolphe, sein Brief an dich, den ich fand. Sei ruhig, Emma, ich erzähle nichts weiter. Es war ein respektvoller Brief, wie ihn ein Gentleman an eine Dame schreibt, die er verehrt. Und wer sollte nicht zu deinen Füßen gelegen sein? Du warst schön, noch als das Gift dich auffraß von innen. Verlangtest nach einem Spiegel, weintest, als du dein totenblasses Gesicht sahst und wusstest nicht, wie schön du warst. Wer wusste es? Nicht der Dr. Canivet und seine Herrlichkeit, der Dr. Lariviere. Homais, so wenig wie der sein indulgentiam plappernde Abbé Bournisien. Ich allein sah es, ich, Charles Bovary. auch wenn mir nichts Besseres einfiel als ein Senfpflaster zur Linderung deiner Todesqual. Ich, der ich da ins Leere rede wie vorhin, als ich den unverschämten Wucherer zurückwies, wie ein Mann, ein Kavalier, wie Monsieur Rodolphe, der seine Pistole gezogen hätte, wäre einem eingefallen, dir nahe zu treten. Ich bin so gut und tapfer wie er, glaub es mir, du in deinem kalten Bett von Erde, in deinen drei Särgen. So wollte ich es und so geschah's. Ich ließ mich nicht irre machen durch Hermes vernünftige Ratschläge, denn niemals war ich geizig, wenn es galt, dir ein harmloses Pläsier zu bereiten. So kaufte ich auch die hübsche Stute, mit der du fröhlich ausrittest, das Knie in schönem Bogen über die Mähne des Pferdes. Die Weiber stammten tückisch und tuschelten, ich achtete es nicht. So ließ ich dich Pianolektionen nehmen bei Mademoiselle Lempereur in Rouen. So hörte ich nicht hin, wenn Mutter säuerlich sagte, die teuren Vorhänge seien auch nicht nötig. Stand ich dir nicht immer bei wie ein Mann? Warum dann? Warum hast du das weiße Pulver gegessen, als wäre es Zucker? So schrieb es Homais im Fanal de Rouen. Hier ist der Ausschnitt und jedermann hat schwarz auf weiß, dass alles ein Unglücksfall war und der Abbé nicht einmal daran dachte, dir ein christliches Begräbnis zu verweigern. In den fleißigen Marktflecken unserer schönen Normandie, Yonville-l'Abbaye, hat der Irrtum einer Hausfrau zu Folgen geführt, die als tragisch zu bezeichnen keine Übertreibung ist. Die Gattin des ortsansässigen Arztes hat bei der Herstellung einer Dessertcreme anstatt Zucker einen wohlgefüllten Esslöffel des zur Rattenvertilgung dienenden Arsenpulvers in den Eierschaum gestreut. Nach Verkosten der Speise verfiel die Unglückliche in schwere Krämpfe. Weder ihr Gatte noch zwei herangerufene Konsiliarii leuchtender medizinischen Wissenschaft konnten sie vor dem Tode bewahren. Weit über Yonville hinaus nahm die Bevölkerung Anteil an einem Malheur, das wieder einmal bewiesen hat, wie unvorsichtig es ist, wenn gefährliche Gifte in die Hände Unberufener geraten. Nur in der Hut des wohlgelehrten Apothekers sind toxische Präparate vor falscher Verwendung sicher. Freund Homais, der Erste, den wir trafen, als wir von Toste nach Yonville verzogen, hat ihr einen letzten Liebesdienst erwiesen. Wo sie auftauchte, dort zog mit ihr die Liebe ein, denn sie war die Liebe. Aber das weiß in tiefster Seele nur ich, dem sie das Paradies auf Erden bereitete. Auch wenn sie oft an ihren schwachen Nerven litt und sich zurückzog in die Oberstube, da sie doch an Insomnie laborierte und mich nicht stören wollte, wenn sie nachts ein Streichholz rieb, die Kerze anzubrennen. Man pocht. Bert, geh. Öffne die Tür, ich bin recht müde. Oui? No. Ich kann im Augenblick nicht, ich hatte große Unkosten, Sie verstehen. Die Bestattung meiner Verewigten hat, aber es wird alles bis auf den letzten Sou, ich bin ein Mann der Pflicht. Geschwollene Hände, es wird die Gicht sein. Ruhelage und strenge Diät, kein Cidre. Ich kann ihre Frau nicht aufsuchen, der Trauerfall hat mir zugesetzt, ich fühle mich selber krank, ein Arzt ist kein Zauberkünstler. Die Natur muss helfen, sagt mein Lehrer, Herr Dr. Larivière. Und wenn sie nicht will, sind wir Ärzte überflüssig. So war es bei meiner in Gott ruhenden. Aber die Schuld wird abgetragen, seien Sie ohne Sorge. Ein Ehrenmann weiß, was er zu tun hat. Helf. Ich, der ich mir selber nicht zu helfen wusste und ihr keine Hilfe brachte, als sie schrie, weil das weiße Pulver eiskalt durch ihren Körper kroch, wie ein qualliges Tier. Gott, sagte ich. Aber ich verabscheue ihn, diesen Gott, der sie in die Erde stieß, und ich verabscheue mich selber, weil mir nichts einfiel zur rechten Zeit und ich nur mit zitternden Händen das Handbuch der Medizin durchblätterte. Die Buchstaben tanzten vor meinen Augen, ich sah nichts. Kein Lichtstrahl erhellte meinen wirren Kopf. La Fatalité. Nur hier war die Fatalität ich selber, weil ich ein schlechter Arzt war, gerade gut genug, einen zerfressenen Zahn zu ziehen, heiße Fußbäder zu verordnen, die Brustkranken den Dampf gesalzenen Wassers inhalieren zu lassen. Arzt überhaupt? Landarzt nur eben. Officier de Santé. Weil ich zu dumm war, um mir den Doktorhut zu holen. Nur Homais nannte mich manchmal Docteur, aus Wohlwollen. Wäre ich ein rechter Arzt gewesen, ich hätte mich besser vorgesehen, als sie damals dem Nervenfieber verfiel und ich zu meiner Beschämung Canivet und La Rivière an ihr Lager bitten musste. Aber sie genas. Die Natur half, Gott half, ich musste ihm noch nicht meinen Abscheu in sein steinernes Gesicht schreiben. Es war wie eine Auferstehung. Und sie wurde schöner, zärtlicher als je zuvor. Sie reiste nach Rouen, der Klavierlektionen wegen, und kam mir heiter zurück mit leuchtenden Augen. Und wenn ich sie umarmte, sagte sie nicht mehr: Lass mal. Manchmal ist mir, als könnte ich sie zwingen, noch einmal aufzustehen und zu wandeln. Es ist gegen die Naturgesetze, nur dass ich pfeife auf alles, was ich von diesen Gesetzen gelernt habe. Jetzt, wenn es noch einmal pocht an der Tür, wird es kein feister Geldsack sein, sondern sie, in der orangefarbenen Robe, die sie beim Ball des Marquis trug. Ihr glattgekämmtes Haar bauscht sich anmutig über den kleinen Ohren, schimmert bläulich im strahlenden Licht der Kandelaber. Im Haarknoten sitzt eine Rose. Das Kleid umschließt enger den Körper als irgendein anderes von dem vielen Zeug, das sie im Schrank hatte. Sie duftet, aber es sind nicht die Schönheitswässerchen, die mich betäuben. Es ist der Geruch ihres Leibes. Es ist unerlaubt und widernatürlich. Aber ich lasse kein Verbot mehr gelten, von dir nicht, Mutter. Von euch nicht, Herr Abbé, von den Weibsleuten nicht, die sie hassten, weil sie die Schönste war. Ich sage es laut, möge man mich für närrisch halten. Emma, ich begehre dich. Ruhig, Blut. Ich habe nichts hinausgeschrien ins Dorf. Wäre es so gewesen, Homais mit seinen scharfen Ohren hätte es vernommen und wäre gleich herübergelaufen zu mir. Nekrophilie, mon cher, wie wir gebildeten Leute es nennen, eine grässliche Perversion, und ich warne davor, ein Strafdelikt. Man muss auf der Hut sein vor dem Auge des Gesetzes, das wacht und tödlich blitzt. Fürsicht aller Wegen. Bagatellen schon können die schlimmsten Kalamitäten nach sich ziehen. Sehen Sie, was mich angeht, einen Mann der Wissenschaft und der Berufsehre, um ein Haar wäre auch mir was zugestoßen. Man zitierte mich nach Rouen. Allein wegen harmlosester Ratschläge, die ich meinen Kunden gab, aus purer Menschenfreundlichkeit im Sinne der Aufklärung und Erziehung des Menschengeschlechts. Welch ein Schrecken! Ich hörte die Schlüssel der Sbirren klirren. Wie ward mir da? Und nun erst Nekrophilie, eine Tathandlung von unvergleichlich größerem Gewicht, verwerflich auch aus Gründen der natürlichen Moral. Hier ist der Freund verpflichtet, die Stimme der Vernunft zu erheben. Man kann und darf keinen Kadaver begehren. Gott behüte, hätte ich beinahe gesagt, so unbedacht dem Sprachgebrauch der ungebildeten Bauern folgen. Que la raison vous en préserve, mon pauvre ami. So hätte er gesprochen, der gesunde Nachbar. Wäre mein Wort in seinen Laden gedrungen. Glücklicherweise habe ich es in mir erstickt. Aber ich kann nichts dafür, wenn es weiterhallt. Ich muss es denken, und das Gefühl will Rede werden. Kann ich für mein Gefühl? Ist es meine Schuld, dass das Blut nicht mehr kreist in ihrem Leib, der so wonnig war? Kann ich verhindern, dass mein schwerfälliger Körper verlangt nach dieser Wonnigkeit? Es lief alles nach Brauch und Sitte, einst. Hochzeit mit Tanz und Schmaus. Honigmond in Toste, wo ich geachtet war als tüchtiger Arzt und es Glückwünsche regnete, da ich mir die Braut im Totenkleid mitbrachte, im Brautkleid, das ihr wohl anstand, im Freien und im Sarg. Ich war der glücklichste Mann des Königreichs. Die weiße Haut der Geliebten, die nur eben eine leichte Tönung ins Bräunliche hatte, roch so betäubend, dass mir schwindelte, wenn sie im ehrsam ehelichen Bett an meiner Seite lag. Und jetzt? Ein Lied höre ich, das sie später manchmal gefühlvoll sang und mit zierlich hüpfenden langen Fingern am Pianoforte begleitete. Dies ist die Nacht, die erste Nacht im Grab, oh, wo ist aller Glanz, der dich umgab? Wie kann ich schlummern eine kurze Frist, wenn du, mein Lieb, so schlecht gebettet bist? Drei Särge, und eingeschlossen in ihnen der Wonneleib, der zerfallen wird, wie ich's gelernt. Darum flieht mich der Schlummer. Ich wandere, Trepp auf, Trepp ab zur Nacht, achte kaum des Kindes Schlaf. Ich rufe nach der Toten. Nicht allzu laut, aber stark genug, dass ich die eigene Stimme höre. Ich breite die Arme aus, sie zu umfangen. Ich schleiche mich nach dem Alkoven, in dem noch immer ihr Duft hängt. Vielleicht bilde ich mir auch nur ein, dass ich ihn atme. Und würde Homais den Raum betreten, er verspürte nichts als den Chlorkalk, den er in verschwenderischer Güte aus seinem Laboratorium holte und verstreute. Hygiene wegen und für die Volksgesundheit. Es macht nichts aus. Ich rieche, was ich rieche. Es ist alles meine Sache, wie ihr Tod. Man liebte sie. Man wird sie dennoch vergessen. Lheureux, der Schuft, der arme Schuft, da er doch nichts riecht und nichts sieht und nichts hört, gleich allen anderen. Welch gute Person, elegant, liebenswürdig, von vortrefflicher Erziehung und voll von Talenten. So sagte er's, und ich glaube ihm, auch wenn er mir mit Forderungen auf den Leib rückt und nicht einsehen will, dass ich nichts mehr besitze und nicht bezahlen kann. Er will zu seiner Sache kommen, die heißt Geld, so wie ich zur meinen, die Emma ist, Emma war, Emma sein wird, bis ans Ende. Er wird sein elendes Geld so wenig sehen, wie ich die holde Ehe, Liebste. Sie liegt im Grabe, und die Taler sind ausgeflogen nach Rouen zur Klavierlehrerin, weiß Gott, wohin noch. Aber begehrt hat auch er ihrer. Es kann nicht anders sein. Sie war schöner als die preiste Geldkatze, als der Louis-d'Or-Regen, der aus dem mattblauen Himmel der Normandie auf die Raffa rieselt. Unsinn. Aus blauem Himmel regnet es nicht. Erhitzte Einbildung, die sie entfacht. Verstörung, die da ausgeht vom leise knisternden Geräusch, mit dem sie ihre weißen Strümpfe über die Beine spannte. Silence. J'entends. Rien. Ein Hahn kräht, zum ersten, zum zweiten, zum dritten Mal. Das ist alles. Und die Stimme von Madame Lefrançois und die knarrende Rede Binet draußen. Ich kann ihnen nicht Schweigen gebieten, auf das ich höre, was nicht mehr zu hören ist. Den Strich des Kamms durch ihr braunes Haar, das Rascheln ihres spitzenbesetzten Unterrocks. Welch gute Person, elegant, liebenswürdig, von vortrefflicher Erziehung, der Talente voll. So heißt es von ihr, es ist zu gering. Wer sie nicht sah, wie ich morgens, wenn ich davonritt und sie mit halb geöffnetem Schlafrock am Fenster stand, mir zum Abschied für einen vollen Arbeitstag zu winken, weiß nichts. Ich selber kenne noch zu wenig. Geduld, ich werde ins Reine kommen. Mein Kopf ist nicht besonders hell, aber er muss ausreichen zum späten Nachdenken darüber, wie alles kam und zum Elendiglichen sich wandte. 3. Wie? Postbote. Ich öffne. Bonjour. Merci. Habe ich die Ehre, Sie um die Begleichung der letzten 6 Klavierlektionen der unglücklich verstorbenen Madame Bovary zu bitten? Muss ich nebst Kondolation die Begleichung der fälligen Summen für die von Madame Bovary verzehrten Champagner-Déjeuners mit Feingebäck und Sorbets einkommen, mit dem Ausdruck meiner besonderen Hochachtung, Madame Veuve Duchamp, Hotel de Bourgogne, Rouen. Madame Veuve Dupuy hat die Ehre, die Verlobung ihres Sohnes Léon, Notarin Yvetot, mit Mademoiselle Léocadie Leboeuf aus Bondeville bekannt zu geben. Léon, ein hübscher und freundlicher junger Mann, gefällig, hilfsbereit, ein Glückwunsch ziemt sich. Wie hätte meine arme Verewigte sich gefreut zu vernehmen, dass man weiß schließlich, was Lebensart erfordert, auch wenn man nur noch an den Tod einer Toten denkt. Ich werde schreiben. Lyon, Rouen, gut, gut, Geliebte, dass du mit Champagner frühstücktest im Hotel de Bourgogne. Gott segne das Prickeln des weißen Schaums in deinem Mund. Er segne allen Tand, den du kauftest und der an deinen Händen, deinem Körper zu kostbarem Juwel wurde. Man präsentiert mir die Rechnungen, sei's. Ich kann das Gleißen einer Kette an deinem Hals, die hinab sich schlängelt in den unerforschlichen Hohlweg des Busens, nicht teuer genug bezahlen. Wie war es, als du frühstücktest, au Champagner, ehe du dich aufmachtest zu Mademoiselle L'Empereur, die deine Finger schmeidigte für die Etüden des vornehmen Polen in Paris? War dein wolkiges Nachtgewand geöffnet an den Beinen, so dass sie, weiß und lieblich ins Hellbraune spielend, aus dem Tüll lugten? War dein Bett in der süßen Unordnung der Lust und strömte es, wenn du das Zimmer verließest, jenen Duft aus, den Madame Veuve Duchamp, Proprietär de l'Hôtel de Bourgogne, wahrscheinlich mit Missbilligung nachschnupperte? Fordern Sie immerhin die ausstehenden Summen ein, Madame. Charles Bovary, Landarzt, wird aus seiner schlaffen Börse den letzten Centime holen, um zu begleichen, was nie beglichen werden kann. Emma, ich begehre dich. Nekrophilie, Tribunal in Rouen, die klirrenden Schlüssel der Sperren. Charles Bovary, Officier de Santé in Yonville, l'Abbaye, angeklagt und schuldig gesprochen, sündiger und widernatürlicher Gedanken. Monsieur le Procureur du Roi schüttelt die Ärmel seiner Robe, hebt die wohlgepflegten Hände zum Himmel und klagt vor Gott und dem Gerichte an. Der Gatte liebte diese Frau mehr und mehr über das Grab hinaus. Die dominierende Person ist Madame Bovary. Man suche nicht weiter im Geschick dieser Menschen. Man suche nach der christlichen Moral, die die Grundlage der modernen Zivilisation ist. Homais würde es nicht besser sagen. Nur die christliche Moral würde wegfallen, der natürlichen Platz zu räumen. Aber was weiß ich? Mir ist nur zu handen, was ich da und dort in den schaurigen Gerichtssaalberichten im Fanal de Rouen gelesen habe, ehe mir, müde wie ich war, das Zeitungsblatt aus den Händen glitt und ich am Tische noch sitzend in Schlaf fiel, zu Emmas Ungeduld. Gelesen, aufgelesen, zu vergessen. Ich sage da wieder und wieder, Emma, ich begehre dich und kehre mich nicht um, wenn man mich warnt vor schlimmer Tathandlung und gefährlicher Folge. Emma, sprich mir noch ein tröstendes Wort zu, streiche mir noch einmal übers Haar. Sag, was du im Todeskampf mir zugabst, dass ich gut sei, wenigstens gut. Und wisse, aber du kannst nichts wissen, die Toten sind taub, ihr Zerebrum zerfällt und mit ihm, was sie waren. Meine Rede dringt nicht durch die drei Särge, einer aus Eiche, einer aus Mahagoni, einer aus Blei. Ich kann nur zu mir selber reden. In mir bist du eingeschlossen wie dein Geruch im Alkoven. Man wird wunderlich im Unglück. Courage und Lebensweisheit haben mich schon verlassen. Mein Versprechen, ich würde tapfer sein, habe ich brechen müssen um deinetwillen. Ich kann nur die Gläubiger begütigen. Letztes Zeugnis meiner Treue. Madame, seien Sie ohne Sorge um die noch unbezahlten Summen für die Verzehrnisse meiner verewigten Ehegattin. Ich, unterzeichneter Charles Bovary, Officier Santé, zu Yonville-l'Abbaye, verpflichte mich bei meiner Ehre, Ihnen zukommen zu lassen, was, wie schlecht und mit welch ungefüger Hand ich doch schreibe. Dir hatte ich die Korrespondenz überlassen. Zierlich wie des Vogels Tritt im Schnee war deine Handschrift und mit wohlgewundenen Sätzen fordertest du von den Patienten, was mir zu kommen hatte für meine ärztlichen Dienste. Auch was mir nicht zustand, wie mir letztens Kunde ward. Irren ist menschlich, sagt man, und ich darf es dir nicht anlasten, dass du da und dort einkamst um Honorare, die längst entrichtet waren. Ich kann nur dankbar sein, dass du überhaupt Anteil nahmst an meinem trübseligen und oftmals schmutzigen Geschäft, dass du Essig holtest, wenn ein Kerl, der sein eigenes Blut nicht sehen konnte, mir im Konsultationskabinett in Ohnmacht fiel, dass du mich anhörtest, wenn ich dir erzählte, was mir tagsüber begegnete auf den Höfen und in den Triften. Ich war froh, reden zu dürfen. Zwischen den Gängen der feinbereiteten Mahlzeiten, die ich verschlank, weil ich abends doch stets sehr hungrig war und mich in Gottes Namen der Hintern schmerzte vom Ritt und die Schultern vom rüttelten Trab des Gauls. So redete ich, wie mir der schlechte Schnabel gewachsen war, vom Huf, das mein Pferd verlor. Und der Sohn des Hufschmieds wird eingezogen zur Armee. Ein Hirte hielt mich an mit flehenden Handzeichen an der staubigen Landstraße und frug mich um Rat wegen seines Rheumatismus. Ich sagte ihm, da sei nicht viel zu machen. Dafür konnte ich auch kein Geld verlangen. Und die Frau des Hufschmieds? Du schwiegst. Ich sah in deinen Augen, dass es dich langweilte. Weißt du, umso innigeren Dank, dass du lauschtest, wie wohl deine Gedanken irgendwo. Wo, Emma? Ich frage es mich, finde mir keine Antwort. Es kann ja nicht immer die Migräne gewesen sein, die es machte, dass du abwesend vor dich hinblicktest. Du warst bei mir und warst es nicht. Du fülltest das Haus mit Liebe an, warst dennoch draußen. Waren es allein die rührenden Romanenbücher, die du dir aus Rouen zukommen ließest? Entführte Prinzessinnen, heiße Schwüre in verborgenen Pavillons. Ich habe nur so gelegentlich darin geblättert, denn es schläferte mich stets. Und selbst die medizinische Wochenschrift, die ich hielt, war mir zu viel. Wusste auch nichts anzufangen mit den feinen Passionen, war und blieb ein besserer Bauernlümmel, Sohn eines Feldschers des großen Kaisers, selber kaum besser als ein ärztlicher Gaul, der mittrabte in irgendeinem Tross, und nicht einmal ein Kaiser war da, den ich hätte ehren können, wie mein Vater, wenn er Schnaps trank beim Rauchen seiner langen Porzellanpfeife, auf der Napoleon abgebildet war, die Kaminglut spuckte und große Reden führte. Vive l'Empereur! Nichts. Ich hatte dir nichts anzubieten, Emma. Nicht einmal Vaters imponierendes Sporenklirren, wenn er zu Besuch kam und rasselnden Atems mit dir schwiegerväterlich scharmuzierte, dich um die Hüfte fasste und mir scherzend zurief: »Hey, Scharler, sei auf der Hut!« Was hätte ich auf der Hut sein sollen? Ich durfte sie nicht kränken, so empfindlich war ihr Nervensystem. Sie hätte es auch nicht erlaubt, denn sie wusste, dass ich nur ein Bettel war neben ihr. Jean Amery las aus seinem Buch Charles Bovary, Landarzt, erschienen bei Klett-Cotta. Sie hörten eine Aufzeichnung des Bayerischen Rundfunks von 1978, dem Todesjahr Amerys, des Essayisten und Philosophen.